Nun, und die tatsächlich Genialen? Fragte Rasumichin stirnrunzelnd. Diejenigen, die das Recht haben zu morden, die müssen demnach überhaupt nicht leiden? Auch nicht wegen des vergossenen Blutes? Wozu hier das Wort müssen einführen? Hier gibt es weder eine Erlaubnis noch ein Verbot. Mag er doch leiden, wenn ihm das Opfer leid tut. Leiden und Schmerz sind immer die Voraussetzung umfassender Erkenntnis und eines tiefen Herzens. Mir scheint, wahrhaft große Menschen müssen auf Erden eine große Trauer empfinden. Fügte er plötzlich nachdenklich hinzu, gar nicht im Tone des Gesprächs. Er blickte auf, schaute alle nachdenklich an, lächelte und nahm seine Mütze. Er war viel zu ruhig im Vergleich zu dem, wie er hier eingetreten war, und er fühlte das auch. Alle erhoben sich. »Nun, nehmen Sie es mir nicht übel. Ärgern Sie sich über mich oder ärgern Sie sich nicht, aber ich kann's nicht lassen«, hielt sie Porfiri Petrowitsch wieder auf. »Erlauben Sie mir nur noch eine einzige kleine Frage. Ich belästige Sie schon viel zu sehr, aber ich möchte doch dieses eine Ideechen noch dazwischen schieben, sei es auch nur, um es nicht zu vergessen.« »Gut, sagen Sie Ihre kleine Idee.« Ernst und bleich stand Raskolnikow in Erwartung vor ihm. »Ja, sehen Sie, ich weiß wirklich nicht, wie ich mich möglichst glücklich ausdrücken soll. Das Ideechen ist schon reichlich spaßig, rein psychologisch. Sehen Sie, als Sie Ihren Aufsatz verfassten, da wäre es doch gut möglich, dass Sie sich selbst, nun sagen wir meinetwegen ein bisschen, gleichfalls für einen außergewöhnlichen Menschen gehalten haben, der ein neues Wort zu sagen hat. Das heißt, ein in Ihrem Sinne neues. War es nicht so?« »Sehr gut möglich«, antwortete Raskolnikow verächtlich. Rasumichin machte eine Bewegung. »Und wenn es so ist, hätten Sie sich dann womöglich auch selbst entschließen können, nun sagen wir, infolge irgendwelcher Schicksalsschläge und Bedrängnisse oder auch als Wohltäter der ganzen Menschheit, über so ein Hindernis hinwegzuschreiten, beispielsweise zu erschlagen und zu rauben?« Und irgendwie zwinkerte er ihm plötzlich mit dem linken Auge wieder zu und begann unhörbar zu lachen, genau wie vorhin. »Selbst wenn ich über ein Hindernis hinweg schritte, würde ich es Ihnen doch sicher nicht sagen«, antwortete Raskolnikow mit herausfordernder, hochmütiger Verachtung. »Nein, bitte, ich interessiere mich doch nur so, eigentlich nur, um Ihren Aufsatz besser zu verstehen, nur in rein literarischer Hinsicht.